Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und wir befinden uns heute auf der Antragskonferenz in Dortmund. Ihr hört Chrissy, die stellvertretende Vorsitzende des Landesvorstands Nordrhein-Westfalen. Richtig, ist ein ganz langes Wort. Das habe ich nicht mal vorher geübt, ne? Vor allem, wenn ich meinen Vor- und Nachnamen und dann meine Position sagen muss. Dann sag's auch nochmal. Christina Herrlitschka, stellvertretende Vorsitzende der Piratenpartei NRW. Chrissy, das machst du sehr gut. Danke. Okay, was machen wir hier eigentlich? Also wir sind heute bei der Antragskonferenz, und zwar geht es darum, dass wir Feintuning mit unseren Anträgen machen, die wir dann auf dem Bundesparteitag vorstellen werden. Wie ist das denn so bei den Piraten? Sind das hier ausgewählte Leute, die an dem Programm mitfeilen und daran arbeiten? Nö, das sind einfach ganz normale Piraten, die Lust haben, sich daran zu beteiligen, bei den Anträgen ein bisschen mitzuwirken. Und da es ja gerade ums Feintuning geht, ist sowieso jeder eingeladen. Also ich bin beispielsweise überhaupt nicht programmatisch aktiv, weil ich ja auch gerade Vorstand bin, und habe mir jetzt einfach ein paar Anträge genommen und die dann überprüft auf Verständlichkeit und dann gesagt, dieses Wort verstehe ich nicht, oder ich habe es jetzt gegoogelt und ich habe da drei verschiedene Bedeutungen zugefunden, das müsst ihr nochmal spezifizieren. Und von daher kann vor allem heute jeder irgendwie mitmachen, der Lust hat, sich daran zu beteiligen, dass das Programm verständlich und gut aufgebaut ist. Ja, für Piraten ist das eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen es aber im Krähennest natürlich auch den Nicht-Piraten öffnen, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann, wie das läuft. Da ist also nicht eine stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes da, um zu sagen, also der Antrag, den wollen wir nicht haben und den anderen wollen wir haben, sondern du unterstützt das eigentlich. Das heißt also, du musst irgendwie arbeiten. Ne? Genau, also ich arbeite jetzt hier einfach als ganz dödeliger Basispirat und mache überhaupt nichts anderes. Also hier wird auch wirklich nicht mehr inhaltlich diskutiert, weil die Anträge müssen, soweit ich weiß, am 26. fertig sein. Heute haben wir den 20. Also in 6 Tagen muss das alles schon hochgeladen und verschickt werden im Internet. 26.10. ist die Antragsfrist, 23:59. Richtig, so. Und das ist ja schon bald. Und deswegen wird hier nicht inhaltlich gesprochen, sondern wir zeigen uns jetzt die Anträge gegenseitig oder sprechen die halt durch und sagen, das versteht man nicht, oder hier wollte ich noch was machen. Und ja, das sind halt so die letzten Meter, bevor dann die Sachen wirklich noch hochgeladen werden. Okay, Chrissy, ich danke dir. Sehr gern. Ich sitze jetzt zusammen mit dem Jens Reck. Jens Reck, über welchen Arbeitskreis sprechen wir jetzt? Altersarmut und Rentenpolitik. Ihr habt einen entscheidenden Antrag, den ihr zum Bundesparteitag einbringen wollt, und dann hau doch mal den Titel raus. Das ist das Rentenmodell für das 21. Jahrhundert, Neugestaltung des Rentensystems. Ja, betrifft uns ja alle, und vielleicht magst du mal eben zusammenfassen, was denn die Kernforderung dieses Programmantrags ist. Die Kernforderung ist es, unser Rentensystem so umzubauen, dass wir die Altersarmut sinnvoll bekämpfen. Also das soll zum Beispiel durch eine Mindestrente geschehen, die jedem Bürger zusteht. Dass wir ein einheitliches Rentensystem kriegen, dass also nicht einmal die arbeitende Bevölkerung, dann die Pensionäre, Politiker und so weiter, jeder ein eigenes System hat, sondern dass es ein gemeinsames System dafür gibt. Das bedeutet aber, bedeutet das auch, dass jeder, der entsprechend einzahlt, auch rausbekommt? Das bedeutet, wenn ich also mehr in die Rentenkasse einbezahle, soll ich aber auch nach diesem System der Piraten entsprechend mehr rausbekommen? Richtig, ganz genau. Also die Basisrente oder Grundrente, könnte man auch im Prinzip mit einer Art BGE vergleichen. Wir gehen in unserem Antrag zwar nicht so extrem aufs BGE ein, aber wir sagen immer, das Konzept ist BGE-kompatibel. Das spricht, wir führen jetzt eine Mindestrente ein. Würde das BGE später kommen, was ja, selbst wenn wir eine Mehrheit hätten im Bundestag, eine gewisse Zeit dauern würde, so wie es im Moment in unserem Bundesprogramm steht, könnte man das System hinterher ganz leicht aufs BGE umstellen. Okay, wie sieht es denn da mit Selbstständigen aus? Ja, wir sagen, bei den Selbstständigen, die sollen so belastet werden, wie es ihr Einkommen erlaubt, also nicht so, wie andere es fordern oder einführen wollen. Die müssen zum Beispiel mindestens 200 Euro einzahlen. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt Kleinselbstständige, die sich sowas überhaupt nicht leisten können, die davon so wahrscheinlich sofort ruiniert werden. Und da sagen wir, wir müssen natürlich so die Einnahmen berechnen, dass es den Einzelnen nicht so belastet, dass er seine Existenz damit aufgeben muss. Was ist mit den Selbstständigen, die sich schon eingestellt haben auf eine Vorbereitung auf ihr Alter, die bereits verschiedene Formen der Altersvorsorge selber getroffen haben? Kommt bei denen die Belastung nochmal on top dazu? Das müsste man dann schauen. Sicherlich muss es da eine Übergangsfrist geben, beziehungsweise Übergangseinstellung. Das ist ja vom Grundsatz her sowieso. Man kann nicht von jetzt auf gleich irgendwas umstellen. Man muss das so umsetzen, dass die heutigen Belastungen und die zukünftigen Belastungen natürlich sich auch nicht gegenseitig summieren, sozusagen. Das heißt, solche Dinge sind in dem Wahlprogramm noch Antrag noch nicht gefordert. Euer Ziel ist also zu sagen, hey, wir machen den ersten Step. Und genau. Damit wiederhole ich jetzt einfach nochmal die Kernforderung. Die Kernforderung ist schon das Ziel, da ein bisschen Gerechtigkeit zu schaffen, indem die Systeme erstmal einheitlich sind. Ganz genau. Und ja? Ja, also wir haben jetzt erstmal, wir sagen auch, das ist erstmal die grundsätzliche Vorgehensweise. Wir sammeln jetzt hier verschiedene grundsätzliche Anträge. Zu der genauen Einnahmesituation sagen wir nichts, weil wir ja in Zukunft auch gar nicht wissen, wie wird die Einnahmesituation sein, wie wird die zukünftige Steuerpolitik sein, weil man ist sich jetzt schon einig, so wie es jetzt läuft, wir haben Finanzkrise und so, geht es nicht weiter. Wir Piraten fordern unter anderem zum Beispiel vielleicht die Flat Tax oder sowas. Da müssen wir gucken, wie wird es in Zukunft sein und dementsprechend anpassen. Deswegen findet man in eurem Programmantrag auch keine Zahlen, keinen Grundwert, wie viel soll kommen. Aber so wie ich Piraten einschätze, wenn sich Piraten dann mit der Rente auseinandersetzen, dann wird sicherlich ein Ziel sein, dass ein Rentner, der sein Leben lang gearbeitet hat, auch durchaus ein entsprechendes Einkommen haben soll, was ihn aber nicht zwingt, zum Sozialamt zu gehen und Aufstockung zu beantragen. Richtig. Genau, also die Grundrente muss mindestens in einer Höhe eines möglichen BGE sein. Also er muss davon leben können. Ich muss auch mal eben schauen, wir haben das auch ganz klar formuliert. Also wir schreiben ja auch in unseren Programmen, in der Präambel, jeder Rentner soll im Alter eine Mindestrente erhalten, welche eine sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Also das ist das Mindeste, was jeder Rentner beziehen soll, und das bezieht sich ja auch auf unser Grundsatzprogramm, das ist ja der Reset-Antrag. Ja, wunderbar. Okay, dann haben wir eine Vorstellung, wie es laufen soll. Hat euer Antrag bereits eine Nummer? Wir haben bereits eine Nummer, das ist der PA118 im Antragsportal. Es läuft noch, ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast erscheint, bis morgen der Liquid Feedback Antrag. Ja. Und wir hoffen, dass wir da ganz gut durchkommen, aber der Antrag wird auf jeden Fall gestellt. Ja, wir haben heute Samstag. Ich will mal gucken, wie schnell ich es fertig kriege. Wäre natürlich schön, wenn ich es morgen schon online stellen könnte. Okay, Jens, ich danke dir schon mal. Gerne. Tschüss. Dankeschön. So, jetzt sprechen wir mal eben kurz über den Antrag Kanaldichtigkeitsprüfung. Wir Borkener Piraten sind hier auf die Idee gekommen, da müssen wir mal was tun. Und zum Glück gibt es ja noch ein paar andere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben heute den Antrag vorgeschlagen, dass die Kanaldichtigkeitsprüfung auf Bundesebene gehoben wird. Da stellt euch doch mal eben kurz vor, Bugspriet und Kreon. Ja genau, ich bin im AK Bauen und Verkehr NRW, hauptsächlich auch in der Bundes-AG. Aber in NRW haben wir uns halt auch sehr mit dem Thema schon beschäftigt, Kanaldichtigkeitsprüfung, weil das halt gerade auch von der Politik jetzt öfter passiert wird. Ja, das war Bugspriet, ich bin Kreon, Oliver auch, und bin im Landtag NRW im Bauausschuss, und dort behandeln wir das auch, obwohl natürlich der Umweltausschuss da federführend ist. Wer mag denn dann mal eben kurz erzählen, warum ist das in der Kanaldichtigkeitsprüfung gerade in NRW jetzt so ein Problem und warum ist es vielleicht sinnvoll, das auf Bundesebene zu regeln, und was ist sinnvoll auf Bundesebene zu regeln? Das Thema wird hier sehr stark durch die Politik forciert. Ist ein großes Thema für sämtliche Hausbesitzer, weil auch mit sehr großen Kosten verbunden wird, sehr emotional diskutiert, immer wieder durch die Presse gejagt, und in erster Linie ist das halt ein Risiko für jeden Hausbesitzer, dass da hohe Kosten auf ihn zukommen, dass durch diese Dichtigkeitsprüfung selber Schäden verursacht werden, die vorher nicht da waren. Können. Können, natürlich. Aber wer möchte dieses Risiko tragen? Mhm. Und in dem Sinne eine Zwangsregelung zu schaffen für jeden, halte ich eher für eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme als denn für eine sinnvolle Aktion. Kannst du noch was zum Thema Aufreger sagen? Was regt die Menschen auf an der Kanaldichtigkeitsprüfung in NRW? Die Kosten regen natürlich die Menschen auf. Schäden können übrigens dadurch passieren, dass das Ganze mit Druckluft gemacht wird. Funktioniert also auch nur mit Rohren, nicht mit Kanälen. Geplant ist das halt in regelmäßigen Abständen. Das sind aber große Abstände, die Dichtigkeitsprüfung generell durchgeführt werden müssen. Und der Gegenvorschlag ist, diese Prüfung nur dann durchzuführen, wenn es auch einen Grund dafür gibt. Das heißt, wenn man annimmt, der Kanal könnte undicht sein. Das erkennt man eigentlich schon relativ schnell dadurch, dass Feuchtigkeit aus dem Kanal entweicht und man dann an der Oberfläche, zum Beispiel durch Mooswuchs oder Ähnliches, das feststellt. Dann muss man was tun. Dann ist zwar schon was natürlich ausgetreten aus dem Kanal, aber bei Hausanschlüssen, von denen wir jetzt hier reden, da fließt natürlich eigentlich durch so einen Abwasserkanal, durch so ein Abwasserrohr nur das durch, was man auch durch die Toilette kommt. Das heißt, Sachen, die jetzt nicht tragisch sind, wenn sie in kleinen Mengen in die Umwelt gelangen. Wenn man Gülle oben auf die Felder sprüht, ist das wesentlich mehr. Ich wollte es gerade sagen, ja. Also das war eine Aussage eines Bürgers, der zu mir sagte, ich kann nicht verstehen, neben mir ist ein Acker und ich darf diesen Bürger zitieren. Er sagte, so viel wie der Bauer an Gülle da verschüttet, könnte er sein ganzes Leben lang nicht scheißen. Sowas darf man auch in einem Podcast sagen, ja. Ja, das ist das Thema halt Risiko-Nutzen-Abwägung. Welchen Schaden haben wir durch die tatsächlich entstehenden Fälle und welchen Schaden haben wir durch irgendwelche Gesetzgebungen, die dem Bürger erstmal auch unsinnig erscheinen und im Endeffekt auch unsinnig sein können? Ja, um da die Brücke zu dem Antrag, jetzt bin ich ja selber betroffen, weil ich ja nun mal dabei bin, um die Brücke zu dem Antrag zu schlagen. Jetzt haben wir über NRW gesprochen. Es gibt Bundesländer, wo das bereits verdachtsabhängig geregelt wird, also im Klartext nur dann, so wie du es schon gesagt hast. Oliver, dass wenn ich weiß, dass es irgendwo ein Leck gibt, dann soll auch geprüft werden. Und wir wollen auf Bundesebene genau das regeln, einheitlich für alle Bundesländer, dass eben diese Prüfungen nur dann durchgeführt werden, wenn es einen konkreten Verdacht, also einen Grund dafür gibt und nicht pauschal. Dazu muss man noch wissen, um nochmal den Kurve über NRW zu machen, aber zu diesem Antrag hin, die Landesregierung NRW, beziehungsweise Herr Remmel als Umweltminister, hat halt nachgefragt, bei der Bundesregierung dürfen wir das als Bundesland regeln. Und er hat ein Okay bekommen. Das heißt aber nicht, dass es in NRW gemacht werden muss, als isoliert, nur in Nordrhein-Westfalen, sondern eine bundesweite Lösung ist dadurch genauso möglich und von unserer Sicht aus wesentlich besser, weil dann ist es einheitlich geregelt. Und die Landesregierung NRW ist momentan zwar gewillt, diese Funktionsprüfung regelmäßig umzusetzen, also so wie wir es nicht gerne hätten. Weiß aber noch nicht genau, wie genau sie das bürgerfreundlich machen möchte, nämlich sie möchte abfedern, dass Leute, die es nicht leisten können, dann irgendwie ihr Haus verkaufen müssen, weil sie die Sichtigkeitsprüfung nicht machen können. Deshalb wird sie auch noch ein bisschen brauchen dafür und da können wir bestimmt mit unserem Wahlprogramm in die richtige Richtung steuern. Ja, so hat der Wähler die Sicherheit, wenn er die Piraten wählt, ja, wenn er die Piraten wählt, dass nicht ein Bundesland auf die Idee kommt, das alles selber regeln zu wollen und das Gegenteil von dem zu machen, was wir fordern, nämlich die verdachtsabhängige Prüfung. Also kurz zum Anschauen in der Antragsfabrik Wahlprogrammpunkt 65. Da könnt ihr euch das anschauen und natürlich im Sinne des Programmpunktes hoffentlich auch im Bundesparteitag im November abstimmen. Okay, danke euch beiden. Ach, danke. Nun unterhalte ich mich mit Lutz. Lutz, stell dich bitte mal eben vor. Ich heiße Lutz Martini, bin Neuling in der Piratenpartei als Mitglied, aber angefixt. Ja, wenn du darauf zu sprechen kommen willst, dass Sabine, genannt Sami, schon etwas länger sich aktiv betreibt, ja. Ich wollte darauf hinaus, dass du das ein oder andere ja schon mitbekommen hast im Laufe der Zeit und jetzt nicht gerade seit gestern frisch dabei bist, auch wenn dein Mitgliedsantrag vielleicht noch ein bisschen hat auf sich warten lassen. kein Abendessen ohne Mumble. Ja, so. Ja, das ist ja schon, jetzt weichen wir gerade ab, aber das ist ja ein Piratenproblem, ja. Okay, wir möchten uns über einen Antrag unterhalten aus dem Arbeitskreis Forschungspolitik. Der Arbeitskreis Forschungspolitik hat sich gegründet auf dem letzten Landesparteitag hier in Dortmund, in dieser Halle. Und wir waren damals 6, 7, 8 Leute, die Interesse bekundet haben. Und wir haben dann über das Internet versucht, erstmal eine Struktur zu bekommen. Was wollen wir überhaupt aussagen? Wollen wir für die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen etwas formulieren oder wollen wir einen bundesweiten Antrag formulieren? Mhm. Dazu haben wir Material gesammelt, das ist aufbereitet worden in der Gruppe und ich habe einige Thesen dann aus diesem Material formuliert, die sind über Mumble diskutiert worden. Wir hatten ein weiteres Real-Life-Treffen in Soest vor einigen Wochen, da ist das konkretisiert worden. Und aus dieser Konkretisierung heraus habe ich dann wieder diesen Antrag als Entwurf formuliert. Mhm. Und diese Formulierung haben wir dann weiter diskutiert und am vergangenen Montag im Mumble zu einer für uns akzeptablen Form gebracht. Okay, dann sag doch bitte nochmal den Titel und die Nummer des Antrags. Okay, eine Nummer haben wir gar nicht, aber den Titel, den haben wir schon mal parat. Der Titel lautet Grundsatzaussage der Piratenpartei zur Forschungsförderung, Antrag für das Wahlprogramm 2013. Und wenn du das jetzt kurz und knackig für den Hörer zusammenfassen möchtest, was dieser Antrag fordert? Wir haben zunächst ein gemeinsames Verständnis herstellen müssen und wollen auch im Wahlprogramm ein gemeinsames Verständnis des Lesers mit der Haltung der Piratenpartei zur Forschungsförderung herstellen. Und insofern haben wir zunächst in einem ersten Absatz uns dazu bekannt, dass es das Ziel der Piratenpartei Deutschlands ist, die Zukunft unseres Gemeinwohls und kommender Generationen durch die Förderung von Wissenschaft, Bildung, Forschung, Entwicklung nachhaltig zu fördern. Mhm. Okay. Das ist ein gemeinsames Verständnis, das für im ersten Absatz. Der zweite Absatz ist, dass wir eine Aussage treffen, die da lautet, Forschung wird nicht für die Wirtschaft gemacht, sondern Forschung wird gefördert vom Staat, weil der Staat die legitimierte Mehrheit im Staat eine politische Zielsetzung hat. Mhm. Das heißt nicht Förderung der Wirtschaft, sondern die Politik sagt, wir wollen dieses oder jenes fördern, weil es unser politisches Ziel ist. Das dritte ist eine Aussage darüber, dass wir feststellen, dass unsere gegenwärtige Forschungspolitik in vielen Bereichen der Ministerien auf Bundes- und Landesebene von Beratern erarbeitet wird, dass sich die Regierungen beraten lassen über die Vergabe von Fördermitteln und das nicht transparent ist. Wer sind diese Leute, diese Berater eigentlich? Wen vertreten sie? Sind es Fachleute oder sind es keine Fachleute? Und wir können uns also vorstellen, dass die von den Ministerien beschäftigten Berater und Beratergremien zur Person in den zuständigen verantwortlichen Parlamentsausschüssen benannt werden und dass diese möglicherweise die Parlamentsausschüsse sogar die Möglichkeit bekommen sollen, diese Leute zu interviewen. Ich persönlich, das steht da nicht drin, aber ich persönlich kann mir vorstellen, die können auch abgelehnt werden durch einen Ausschuss. Und dann hat der Minister das eben Pech gehabt. Da muss er einen anderen suchen, weil der Ausschuss ihm sagt, den wollen wir nicht. Aus mannigfaltigen Gründen, die es geben könnte, die wir gar nicht eruieren brauchen. Richtig, richtig. Aber okay. Ich könnte mir, es steht nicht drin, es steht halt nur drin, wir wollen da Transparenz herstellen, wer berät die Regierung. Parteilinie, Kernziel, so Transparenz es. Steht so, bei uns auf der Verfahren. So okay. Ist es, so ist es. Der letzte Grundsatz, den wir als Ziel formulieren, lautet, dass wir Forschungsergebnisse, die durch staatliche Gelder finanziert oder mitfinanziert worden sind, ja eigentlich als Investitionen zu betrachten sind, die der Steuerzahler macht. Mhm. Wenn Investitionen einen Gewinn abwerfen, um betriebswirtschaftlich zu reden, dann heißt das, dass der Steuerzahler auch einen Gewinn gemacht hat, wenn sie sich rechnen. Und dieses bedeutet doch aber, dass Forschungsergebnisse dem Steuerzahler auch wieder anteilsmäßig zugutekommen müssen, sprich Miteigentum an diesen Forschungsergebnissen. Das bedeutet, die Diskussion hat es ja auch schon im Wahlprogramm NRW gegeben, dass eben, wenn Forschungen gefördert werden, dass alles offenzulegen ist, dass es nachvollziehbar sein muss und dass es nicht passieren darf, dass... Es hat zwei Aspekte. Zum einen diskutieren wir über Patent- und Urheberrecht. Und da haben wir ein geltendes Recht. Wir Piraten haben eine andere Vorstellung, wie das ausgestaltet werden soll. Aber solange wir ein geltendes Recht haben, heißt das Miteigentum an den Forschungsergebnissen des Staates. Einfaches Beispiel. Wir haben Medikamente, Pharmaindustrie, da werden Forschung, wird Forschung subventioniert in dem Bereich in der Pharmaindustrie. Schlussendlich wächst etwas unter Umständen daraus, das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Das bedeutet natürlich, dass die Industrie dann Geld an diesem Forschungsergebnis verdient und dass es für den Wähler und für den Bürger nicht nachvollziehbar ist, warum erstmal die Forschungsergebnisse geheim gehalten werden. Und zum Zweiten natürlich, also du stellst dir tatsächlich vor, oder ihr vom Arbeitskreis Forschungspolitik stellt euch vor, dass tatsächlich an den Gewinnen aus so einem Medikament, was dann erwächst, dass da der Bürger partizipieren soll? Ja, warum denn nicht? Ich stelle mir das gerade schwierig vor, das umzusetzen. Aber ja, okay. Ich wollte auch jetzt nicht meine Meinung einbringen. Es ist eine Frage einfach, Jeder Unternehmer, der eine Investition tätigt dies in der Hoffnung, dass daraus mehr wird, als er investiert hat. Mhm. Und dieses nennt man Gewinn. Wenn ich als Staat... Der Pirat freut sich ja schon, wenn er die Forschungsergebnisse überhaupt einsehen darf und ihr sagt gleich partizipieren. Die Idee ist ja nicht schlecht. Moment, das ist der zweite Punkt. Der zweite Punkt heißt, selbstverständlich ist öffentlich geförderte ein öffentlich gefördertes wissenschaftliches Ergebnis zu veröffentlichen. Open Access. Mhm. Ja. Das kommt noch dazu. Aber es kann ja Situationen geben, und dazu war ich ja nur auch lange genug in der Industrie, dass Dinge zunächst erstmal umgewandelt werden müssen, damit sie überhaupt Geld bringen. Und insofern kann man nicht sofort verlangen, wir müssen alles offenlegen, sondern man muss das, was man offenlegen darf. Und unser derzeitiges Patentrecht beispielsweise, du kannst es nicht veröffentlichen, kannst kein Patent mehr anmelden. Solange das Patentrecht bei uns so gilt, müssen wir uns an die geltenden Gesetze halten. Aber deswegen heißt das nicht, aus meiner Sicht, dass wir die Forderung, die wir grundsätzlich haben, nämlich Open Access, kostenfrei für die Wissenschaft, dass das unser Ziel ist. Für jeden Bürger, nicht nur für Wissenschaft. Genau, für jeden Bürger. Und ich glaube, dass wir das in diesen vier Absätzen, die wir da gemeinsam formuliert haben, sauber herausgearbeitet haben. Schön ist, dass das Ergebnis, was wir da erzielt haben, dann von uns kommuniziert. Mechler hat das kommuniziert und es haben gelesen die Berliner Forscherpiraten. Ja. Mit denen hatten wir am vergangenen Donnerstag ein langes Mumble und wir haben das mit denen diskutiert. Und die haben am Freitag dann das nochmal sich angeschaut und wir haben eine Übereinkunft erzielt, dass wir einen gemeinsamen Antrag haben, Berlin und Nordrhein-Westfalen für den Bundesparteitag, der diesem Inhalt entspricht. Ja, wunderbar. Lutz, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei dir und wünsche euch viel Erfolg mit eurem Antrag auf dem Bundesparteitag. Dankeschön. Tschüss. Ich sitze jetzt zusammen mit Manfred Schramm alias Masch und Sabine Martini. Martini, irgendwann Sammy lerne ich es nochmal. Sammy. Ja. Ja, wie immer schneide ich das natürlich raus, ne? Ist ja klar. Nein, ich lasse es so stehen, auch wenn ich mich verhaspel. So, ja, ich habe auch gerade schon die Faustandrohungen gekriegt, also ja, kriege ich gleich noch was zu hören, wenn der Podcast zu Ende ist. Okay, wir sprechen jetzt kurz über Bildungspolitik und das Ergebnis des Tages. Ihr habt euch verzogen in einen eigenen Raum, die ganzen Bildungsleute, und dann erzählt doch mal eben kurz, was sich da so ergeben hat. Manfred. Ja, wir haben also in Konsequenz unserer Arbeiten für das Landeswahlprogramm, was wir für die Landeswahlen in NRW 2012 zusammengestellt haben, befleißigt, das auch auf Bundeswahlprogrammebene hochzuheben und waren bemüht, ein möglichst komplettes und umfangreiches Wahlprogramm auf die Füße zu stellen. Beginnend mit Präambel, mit Bildungsverantwortung über die frühkindliche Bildung, über Schule, über Hochschule, über Erwachsenenbildung, über Open Educational Resources, das rund zu machen. Und sitzen heute in den finalen Arbeiten, um fein zu redigieren, um also wirklich nochmal sprachliche Genauigkeit reinzubringen. Haben uns zwischenzeitlich mit dem Instrument des Tellerrandes, was vom Wilk Spieker federführend... Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Das habe ich jetzt auch noch im Hinterkopf, die Sache mit dem Tellerrand. Okay, zum Zwecke des heutigen Feinschliffes auch mit den anderen Bundesländern schon rückgekoppelt. Sammy, ich lerne es noch, Wir haben ja vor, langfristig die Bildungspolitik in die Hoheit des Bundes zu bringen. Dass dieses zersplitterte 16 Bundesländer machen jeder ihr eigenes Ding und der Wechsel von einem Bundesland ins andere bedingt für Schüler, dass sie mit irgendwas völlig neu anfangen müssen, dass sie einen völlig anderen Standard antreffen. Hat jetzt nichts zu tun mit dem Zentralabitur, sondern generell mit Schule und anderen Einschulungsaltern. Denn bisher ist ja Bildung Landesthema. Bisher ist Bildung Landesthema. Wie gesagt, 16 Bundesländer machen das leider alle unterschiedlich und insofern ist das auch sehr unübersichtlich und sehr umzugsunfreundlich für Schüler. Okay. Und dazu vernetzen wir uns natürlich mit den anderen Bildungspiraten, um da auch zu einem gemeinsamen Standpunkt zu kommen. Mit den Bildungspiraten aus anderen Bundesländern. Ist das das Thema, was ihr heute besprochen habt hier? Das Hieven eines Teils des Bildungsprogramms der Länder auf Bundesebene. Was wären denn zum Beispiel Themen auf Bundesebene, die man sinnvollerweise nicht auf Landesebene diskutieren sollte, die man da hochhieven sollte? Dazu gehört selbstverständlich die Schulpflicht bzw. die angestrebte Bildungspflicht, die Aussetzung der derzeitigen Schulpflicht, die ja in manchen Bundesländern, wie zum Beispiel dem Stadtstaat Berlin, zeigt, dass durch bestimmte Konstellationen mit sehr viel Ausländeranteil Schüler tatsächlich mit der Polizei zur Schule gebracht werden. Das ist ein untragbarer Zustand. Und das muss geändert werden. Also die Piraten möchten nicht die Schulpflicht aussetzen? Nein, wir wollen die Schulpflicht gar nicht aussetzen. Es geht in erster Linie darum, die Schule so schnell und so gründlich umzugestalten, dass eine Schulpflicht, ob ja oder nein, völlig unwichtig ist, weil niemand mehr mit der Polizei zur Schule gebracht werden muss. Schüler gerne zur Schule gehen. Das bedingt ganz viele Begleiterscheinungen, dass zum Beispiel, wenn Lehrer und Schüler selbstbestimmt an den Schulen lehren und lernen können, altersübergreifend, jahrgangsübergreifend, ohne diese zwingenden Noten und Versetzungen, dass da ein Großteil an Stress und Unerfreulichem, an Druck, an Angst wegfällt. Jetzt könnte man ja sagen, ach, dann gehen bestimmt eine Menge Schüler gar nicht mehr zur Schule, wenn sie nicht müssen, gerade in solchen vielleicht bildungsfernen Schichten, wo es vielleicht dann doch cooler ist, in der Stadt rumzuhängen. Das könnte man uns Piraten dann ja vorwerfen, dass wir da hinkommen, weil wir das nicht berücksichtigen. Dass auch bei einer netteren Schulumgebung und bei netteren Bedingungen, dass die meisten gerne hingehen, würden solche dann ja ganz rausfahren. Das wäre jetzt mal so ein Vorwurf, den ich gerade mal konstruiere. Dem stehen ja die Erfahrungen der unterschiedlichsten Staaten, wir applizieren uns ja mal gerne auf Norwegen und Finnland, entgegen, die keine entsprechende, der deutschen entsprechende Schulpflicht haben und die auch einen Schulbesuchsgrad haben, der 99,x, ich habe die Zahl jetzt nicht parat, erfüllen und somit ohne eine typisch deutsche Schulpflicht mit entsprechenden Zwangsmaßnahmen, die daran hängen, ohne eine entsprechende Schulpflicht trotzdem dieselbe Durchdringung von, also dieselbe Zahl an Schülern oder Prozentzahl an Schülern in die Schule bringen. Aber ihr wollt jetzt nicht Homeschooling favorisieren? Nein, wir wollen ja auch die Schulpflicht nicht in dem Sinne aushebeln, sondern wir wollen, so wie die Schulpflicht derzeit ist, wird sie einfach gar nicht angetastet, sondern Schule wird sofort in schnellen Schritten, in möglichst schnellen Schritten, so geändert, dass es hinterher völlig egal ist, ob wir eine haben oder nicht. Dann kann man sie auch beibehalten. Das bedeutet, die Schulpflicht das kann alles bleiben, wie es ist im Prinzip. Ihr sagt nur, sie wäre theoretisch überflüssig, wenn wir denn das alles umgesetzt haben, was wir Piraten umsetzen wollen. Könnte dann überflüssig sein, aber das Hauptproblem ist tatsächlich, dass in Deutschland auch die Zustände, ähnlich wie in Frankreich, so sind, dass wir bildungsferne Schichten haben, aus den unterschiedlichsten Gründen, die würden ihre Kinder tatsächlich nicht mehr zur Schule schicken, wenn es die Schulpflicht nicht gäbe. Sie würden aber wahrscheinlich selbst diese Kinder gerne zur Schule gehen, ob mit oder ohne Schulpflicht, wenn die Schule so gestaltet ist, dass Lernen wieder Spaß macht. Mhm. Das ist etwas, was jedes kleine Kind, ohne es zu wissen, mit Vergnügen tut. Riechen, fühlen, tasten, begreifen. Mhm. Da wird gelernt, ohne dass von oben per Order de Mufti was reingestopft wird, was gar nicht mehr so verarbeitet werden kann. Wir haben einen 45-Minuten-Unterricht in der Schule. Wir haben Englisch 45 Minuten, 5 Minuten Pause, Mathe etc. Okay. Das heißt, das ist nicht kindgerecht. Da habt ihr also ein paar ganz neue Ansätze. Gerecht. Wir haben das, die Ansätze stehen ja schon im Bildungsprogramm NRW. Für das NRW, für die Landtagswahl 2012. Und wenn man das genau umsetzt. Jetzt ist das aber ein Thema. Ja, wo, ihr habt aber noch mehrere Themen, die man auch auf Bundesebene heben könnte als dieses. Wir wollen selbstverständlich in den Bereich der frühkindlichen Erziehung und Bildung auch mehr in die Bildung integrieren. Im Moment ist es so, dass zwar auf freiwilliger Basis Einrichtungen, die Kindertagesstätten beispielsweise betreiben, durchaus sich an einem nicht verpflichtenden Curriculum entlang hangeln. Und ein großer Konsens, man kann durchaus sagen, bundesweit besteht, wie denn Kinder von 2 bis 5 Jahren zu behandeln sind. Welche, in Anführungszeichen, Lerninhalte da parallel zur Pflege stattzufinden haben. Wir wollen die frühkindliche Bildung, also die Kindertagesstätten, die Kindertagespflege, bildungstechnischer verankern, sodass zum Beispiel auch die Schlüsselzuweisung, was jetzt finanzielle Natur betrifft, ähnlich wie bei der Schule stattfindet und nicht über eine Kopfpauschale, wie es zurzeit zum Beispiel in NRW passiert, die dann von Land und Kommune und Träger gemeinsam zu schultern ist, sondern über eine konkrete Zuweisung, wie es in der Schule zurzeit passiert, wo auch, kannst du gleich schneiden? Oder auch nicht. Schneiden. Wo auch die persönliche manchmal Situation. Manchmal schneide ich das, manchmal ist es auch so viel, sehr viel Arbeit, da lasse ich es einfach. Ja, wo auch die persönliche Voraussetzung, die das Kind, was jetzt in die frühkindliche Bildung kommt, in die Kita kommt, berücksichtigt wird bei der Mittelzuweisung. Also nicht eine Kopfpauschale x Euro pro Kind, sondern eine kindspezifische. Das darf dann auch wieder eine Pauschale sein, die aber Förderbedürftigkeit und Ähnliches trotzdem. Also nicht wieder alles über einen Kamm. Genau. Okay. Aber den Bildungsaspekt sehen wir ganz klar auch schon in der frühkindlichen Bildung, weil unsere Maxime lautet: Bildung beginnt für jeden Menschen mit der Geburt. Okay. Jetzt ist ja Bildungspolitik bei den Piraten ein ganz wichtiges Thema. Das ist bei uns ja nicht nur Gerede, sondern ein großer Teil der Piraten, die politisch aktiv sind, beschäftigen sich auch unter anderem mit Bildungspolitik. Und jetzt möchte ich den Piraten, die das jetzt hören, wir machen das ja heute hier, um Wahlprogrammanträge erfolgreich auf dem Bundesparteitag durchzubringen. Und jetzt möchten wir den Piraten die Möglichkeit geben, sich auch das, was ihr erarbeitet habt und heute nochmal verfeinert habt, anschauen können. Wie finde ich denn die Anträge zur Bildungspolitik am besten? Welche, habt ihr die Nummern auch zufällig im Kopf? Der einfachste Einstieg, um sämtliche Punkte, sämtliche Pads, sämtliche Programmanträge, sämtliche Liquid-Feedback-Initiativen zu finden, ist der Einstieg über wikipiratenpartei.de/Tellerrand. Also /Tellerrand. Ja, ich wiederhole es nochmal. wikipiratenpartei.de/ Manfred, du musst mich doch ausreden lassen. Du gucktest auf Fragen. Ja, ich habe mich Fragen geguckt, ich habe Sami husten lassen. So. Also, wiki.piratenpartei.de/Tellerrand. Und jetzt muss ich noch fragen, T groß oder klein? Das große T. Das große T, dann haben wir es doch perfekt. Gut, ich würde sagen, das Millionenpublikum des Krähennests möge sich diesen Podcast anhören und sich auch mit diesen Bildungsthematiken beschäftigen. Wir haben natürlich alle das Ziel, dass wir auf dem Bundesparteitag möglichst viel Programmanträge durchbekommen. Dazu gehört, liebe Leute, lest es euch vorher durch. Wenn ihr noch was kritisieren wollt, dann tut das bitte. Ich bin geneigt, das heute heute Abend noch fertigzustellen, damit ihr das ab morgen schon alle hören könnt und dementsprechend meckern, motzen und kritisieren könnt und mit verbessern könnt, damit wir auf dem Bundesparteitag nicht mehr die grundsätzlichen Fragen hören, die ich jetzt zum Beispiel gerade gestellt habe, weil ihr wisst ja dann schon alle Bescheid und könnt einfach überflüssige Fragen rauslassen, konkrete Fragen stellen und dann natürlich schnell abstimmen. Und auf dem Tellerrand findet ihr sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten und wir würden uns freuen, Links. Wenn wir euch im Mumble des NRW-AK Bildungspolitik. Jetzt habt ihr meiner Stimme schon angehört, ich möchte gerne zum Ende kommen. Jetzt muss ich aber doch mal ausholen, denn die Nummer mit dem Tellerrand, die müssen wir noch kurz erklären. Ich habe das auch schon irgendwo gelesen, Tellerrand und denke, was ist der Tellerrand? Ne? NRW ist der Teller. Mhm. Und wir gucken über den Rand dieses Tellers und sehen 15 andere Bundesländer, die entweder funktionierende AKs-Bildung haben oder auch nicht. So, und das bedeutet, ihr macht nämlich sich zu vernetzen, um gemeinsam etwas zu erarbeiten, was alle mittragen können, ist sinnvoll. Ich habe heute Morgen von dem Wilk nämlich gehört, dass es Tellerrand gibt und er hat es mir heute Morgen schon erklärt und jetzt weiß es das Krähennest-Millionenpublikum auch. Und wir haben heute auch den AK Tellerrand gegründet. Ah, es gibt jetzt seit heute einen AK Tellerrand. Mann, jetzt hätten wir fast die wichtigste. Arbeiten tut er schon. Arbeiten tut er schon und die wichtigste Information wäre dann fast verloren gegangen. So, ich danke euch beiden und dann würde ich sagen, sind wir noch ein bisschen fleißig. Wir bedanken uns. Okay, ja. Bis dann. See you. Tschüss. Nun unterhalte ich mich mit Marlies und danke. Marlies. Nicht ganz schlecht. Lieber Jens, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Oh, Entschuldigung. Dankeschön. Marlies, es geht um deinen Programmantrag Bekenntnis zum Grundgesetz. Ja. Erzähl mal, stell dich kurz vor und erzähl uns, was du vorhast. Also, ich heiße Marlies Tülich, ich wohne in Werl. Ich war beim letzten Bundesparteitag in Neumünster und habe dort Andrea Akhigbe kennengelernt. Und wir haben uns also kurz geschlossen, sie hat ein Piratenpad geöffnet und dann haben wir uns über dieses Thema unterhalten und auch kommuniziert. Ihr lag das auch sehr am Herzen, dass das Grundgesetz die Basis der Piratenpartei sein soll. Und sie möchte und ich möchte auch und wir möchten das hoffentlich alle, dass das die Basis für die Piratenpartei, also dass es festgeschrieben wird als Basis für die Piratenpartei. Ich hätte jetzt fast gesagt, das haben wir schon längst getan. Haben wir das nicht? Ja, theoretisch, aber ich denke, dass wir das nochmal wirklich festmachen müssen, dass man sich dann auf etwas beziehen kann, was praktisch wirklich sicher ist und fest ist. Das heißt, da hat es schon eine Liquid-Feedback-Abstimmung zu gegeben. Ja, dann sag, versprich ruhig. Du hast mir gerade was aufgerufen, wir machen das hier in lockerer Runde. Okay. Der gerade gestört hat, der Jens, der mischt sich gerade ein. Ja. Es gab mal vor 124 Tagen und 14 Stunden eine Liquid-Feedback-Abstimmung. Und da ging es darum, Deutschland hat eine stabile und agile Verfassung. Da ging es um diese ganzen, ich nenne es jetzt, einfach mal pauschal Verschwörungstheoretiker, wir haben ja gar keine Verfassung, und die wollten damit aufräumen. Diese Initiative bekam eine Zustimmung von 77% mit 497 Stimmen, also ist schon eine ganz ordentliche. Von daher finde ich das ganz toll, dass es diesen Antrag gibt. So, das heißt also, dir geht es darum, dass du sagst, wir wollen es nochmal offiziell dazu bekennen, wenn es Piraten wahrscheinlich eh schon tun. Ich glaube auch, dass du eine recht hohe Chance hast, mit diesem Antrag erfolgreich zu sein. Ja, es wäre zumindest bedenklich, wenn ein solcher Antrag auf dem Bundesparteitag der Piraten nicht durchkommt. Ja, gibt es denn noch etwas, was du besonders dazu erwähnen möchtest? Ja, also der wichtigste Punkt des Grundgesetzes ist, dass die grundlegende Freiheit garantiert wird. Also die Menschenwürde, das würde ich sagen, ist das Wichtigste. Und das haben die Piraten sich ohnehin auf die Fahne geschrieben, das Thema Freiheit. Genau. Und mir ist also aufgefallen, dass bei einigen Programmanträgen sozusagen oder bei Arbeitsgruppen oder so Pads, dass da bei einigen Anträgen sozusagen oben drauf steht nach Grundgesetz Paragraph XY, aber dann ein paar Zeilen später, wo dann vielleicht keiner mehr liest, dann wird das sozusagen aufgelöst oder aufgeweicht. Ja. Und da sehe ich, da habe ich also große Fragen, ne, ob das jetzt so dann in Ordnung ist. Wenn diese Grundregeln des Grundgesetzes sozusagen, also widersprüchlich, also dann aufgelöst werden, ja. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Zum Beispiel. Also du möchtest, dass wir uns zum Grundgesetz bekennen. Genau. Wobei ich meine, das schon mal durchaus in einem im Grundsatzprogramm an einer Stelle gelesen zu haben, dass wir uns schon mal grundsätzlich dazu bekennen. Ja. Weil, um das nochmal gerade, du hast gerade gesagt, an einigen Stellen wird das Grundgesetz zitiert. Ja. Und du sagst jetzt, mir fehlt aber die Bekenntnis überhaupt zum Grundgesetz, wenn ich es denn zitiere. Ja, das Grundgesetz wird zitiert in den ersten Zeilen und dann wird es in ein paar Sätze später, wird es praktisch dann aufgelöst. Also wird so relativiert. Ja, relativ, das denn, ganz okay. Genau. Und da würde ich sagen, müssten praktisch alle Anträge auch darauf überprüft werden, ob es vom Prinzip her stimmig ist. Das heißt also, solange das Grundgesetz gegen einen Antrag sprechen würde, umgekehrt der Antrag gegen das Grundgesetz, wäre der Antrag an sich schon obsolet. Also zumindest müsste man hinterfragen, ob das funktionieren kann. Mhm. Also ob es letztlich gegen diese Freiheit oder gegen diese Würde des Menschen sprechen würde. Und deshalb sagst du, hey, ganz wir sollten mal festschreiben, das wir bekennen uns überhaupt ganz genau, dass wir einfach praktisch einen Maßstab haben, woran wir uns orientieren, als Grundlage, als Basis. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass eine Partei, also eine griffige Grundlage hat, wo man also wirklich sich auch darauf verlassen kann. Naja, wir sagen ja schon mal, dieses Grundgesetz ist unsere Bibel. Genau. Ne? Also legen so manchen Politiker nahe, dieses mal gelesen zu haben. Ja. Also, okay, Marlies. Okay, danke. Ich bedanke mich bei dir. So, last but not least für heute spreche ich jetzt mit Elle und Olaf. Trotzdem halt eben eine kurze Vorstellung. Jo, hallo, ich bin Elle Nerdinger, den meisten bekannt als AK Kulturmensch in NRW und habe mich jetzt aber für den Bundesparteitag mit einem Antrag zum Namensrecht beschäftigt, zusammen mit Olaf. Olaf, bitte. Ich bin Olaf Bettsteller, bisschen bekannt durch die Orga Flauschkon. Ah ja, Flauschkonia. Mhm. Ja, genau. Und habe mich den Antrag Namensrecht angeschlossen, weil ich das vom Grundprinzip eine sehr wichtige Sache finde. Ja, ich habe von Elia schon gelernt, man soll immer Klarnamen sagen. Ne? Genau. Wodka, Korn, Gin, das sind gute Klarnamen. Nein, aber dann sag uns doch mal eben schon mal, um das zu klären, warum schätzt du das den Begriff Klarnamen nicht? Weil das ein Fachwort aus der Spionage ist und schönes Beispiel, wenn wir Agent 007 haben, den berühmten, und dieser Mensch auch unter dem Namen James Bond geführt wird bei seinem Arbeitgeber MI6, haben wir daher die Beziehung 007 löst sich auf James Bond auf. Mhm. Und damit die Beziehung zu seinem Job als Spion. Mhm. Während wir hier sitzen und eigentlich uns als Bürger oder Menschen, wie auch immer, bezeichnen und nichts damit zu tun haben. Und außerdem schreddern wir auch keine Akten. Okay, das heißt, du bevorzugst bürgerlicher Name, voller Name. Wie auch immer, also auf sachlicherer Ebene. Also für mich ist das Wort Klarname so ein bisschen ein Kampfbegriff. Okay, um Gottes Willen. Ja, heute sitzen wir mal zusammen wegen der Anträge, die heute besprochen worden sind und verfeinert worden sind. Wie lautet denn euer Antragstitel? Den Titel war erstens Änderung, es sind drei Teile. Das erste ist also die Reform des deutschen Namensrechts. Darin handelt es sich um eine Liberalisierung des deutschen Namensrechts mit Vorbild USA, Großbritannien oder auch Österreich, unseren freundlichen Nachbarn, die nach und nach angefangen haben, eben ihr Namensrecht zu liberalisieren und mittlerweile auf einem Stand sind, bei dem die Deutschen sich einiges abgucken können. Was ist denn das Gravierendste eures Antrags? Du sagst, in drei Teile ist es gegliedert. Fangen wir mit Teil 1 an. Das ist wahrscheinlich Teil 1 ist eben diese Liberalisierung des Namensrechts oder Reform des deutschen Namensrechts. Der Hintergrund ist, dass wir Piraten eben gerne Namensmündigkeit bestärken wollen. Das heißt, das Recht, einen eigenen Namen wählen zu können. Wir haben hier in Deutschland das Recht, unseren Beruf frei zu wählen. Wir können unsere Haarfarbe wählen, wir können so unsere Klamotten meistens auch frei wählen. Wir können uns aussuchen, welche Musik wir hören, welches Auto wir fahren. Aber Elle, dann nennt sich ja jeder, wie er will. Ja, Das wird natürlich sehr gerne vorgebracht, allerdings aus der Praxis. Ich tue dir jetzt den Gefallen und bring genau das vor. Ja, genau. Und aus der Praxis hat sich eben in den Ländern mit liberalem Namensrecht eben nicht dieses Chaos herausgestellt, sondern die meisten Menschen bleiben bei dem Namen, den sie von ihren Eltern bekommen haben oder den sie durch eine Eheschließung bekommen haben. Aber es gibt eben Menschen, die aus verschiedenen Gründen sagen, wenn sie zum Beispiel Kevin Justin Dustin genannt worden sind und sagen, nein, ich identifiziere mich nicht als Kevin Justin Dustin, sondern möchte lieber Michael Oliver heißen, sollen sie doch das gute Recht haben, sich umbenennen zu können. Und zwar ohne große finanzielle und bürokratische Hürden. Das heißt, im Ausweis würde dann ein Name stehen. Aber genau. Das gilt auch für den Nachnamen oder nur für den Vornamen? Für den Nachnamen soll das genauso gelten. Da gibt es zum Beispiel auch das schöne Beispiel von Ausländern, die sich integrieren wollen, die derzeit in Deutschland dies nicht tun dürfen. Das, glaube ich, Amtsgericht in Göttingen hat im Fall einer Asylantenfamilie entschieden, dass sie sich keinen deutsch klingenden Nachnamen auswählen dürfen, sondern ihren Namen behalten müssen. Und wir halten das für extrem kontraproduktiv, schon allein in Hinsicht auf Integration, die überall sonst gefordert wird. Okay, kommen wir rüber zu Titel Nummer 2. Gliederung Nummer 2 handelt sich um das Recht auf Eintragen eines Wunsch- oder eines öffentlichen Namens. Hierbei ist jetzt vor allem in Anbetracht der Netzwelt, dass viele, auch vor allem in unseren Kreisen, eher unter ihrem Usernamen bekannt sind. Dann könnte mein Ausweis X-Tauturi stehen? Genau, da könnte zum Beispiel dein bürgerlicher Name stehen und angelehnt an die Möglichkeit, sich einen Künstler- oder Ordensnamen anzuschaffen, eben auch eine dritte Kategorie eingeführt werden. Wir schlagen vor, das entweder öffentlicher oder Wahlname zu nennen und das dann sozusagen mit drunter steht. Das würde zum Beispiel auch für uns Piraten einfachere Kandidaturen bedeuten. Wir hatten zum Beispiel auch bei der Wahl des Bundesvorstandes den Fall, dass ein gewisser Pirat Alios unter seinem bürgerlichen Namen für den Bundesvorstand kandidierte und viele Leute völlig ratlos da saßen und sagten, wer ist jetzt Markus Bahrenhof? Und dann auf die Bühne sahen, dass, ach, das ist doch Alios, okay, in Ordnung. Ja, jetzt sagen sie auch, dass das ist doch der Kiffer. Ja, oh, aber wie schrecklich. ich fall vom Stuhl vor Skandalität. Ja, wir prangern das alle an, ja? Zutiefst. Nein, er war nur parteilinienkonform, aber das war ich gerade. Eben, also. Gelebtes Programm, also ich nenne das Ehrlichkeit. Gut, dann kommen wir jetzt zu Gliederung Nummer 3. Gliederung Nummer 3 befasst sich mit dem Zugang zum Netz und von manchen Menschen geforderten Pflicht, bürgerliche oder Passnamen zu verwenden, wenn man denn online in Diskussionen oder anderen Interaktionen unterwegs ist. Wie manche vielleicht auch schon mitbekommen haben, hat das Land Südkorea mal so eine Pflicht gesetzlich eingeführt. Die ist gescheitert. Soweit ich weiß, war es sogar ein Gericht, welches dieses Gesetz als nicht verfassungskonform, also haben festgestellt, dieses Gesetz ist nicht verfassungskonform und außerdem hat sich das einfach auch nicht in der Praxis bewährt. Also diese Forderung hat sich jetzt schon als Fail herausgestellt, brauchen wir nicht. Außerdem gibt es auch in der deutschen Rechtsprechung eben auch die gesetzliche Vorlage, dass eben Telekommunikationsmedien pseudonym angeboten werden müssen. Oder ein Gericht, das Gericht in Hamm hat auch zurzeit eben auch bestätigt, dass eben anonymer Zugang im Netz völlig in Ordnung ist und Zwänge nicht gut sind. Und da wäre eben auch eine Rechtssicherheit, gesetzliche Grundlage dieses Sachverhalts auf jeden Fall vonnöten und dies ist auch in diesen Anträgen drin. Okay. So, möchtest du noch etwas sagen oder war es das alles zu den Anträgen, die ihr einbringen wollt? Das war eigentlich alles. Nein, wir könnten noch sehr viel mehr reden, aber zumindest die Headlines. Ständig reden. Wenn wir beide uns treffen, ist das eh immer gefährlich. Ja, das kann dann Stunden dauern. Ich könnte vielleicht nur darauf hinweisen, dass meine liebe Kollegin Kay Wei und ich auf der Open Mind einen Vortrag zum Thema Namen und Identitäten gehalten haben, die so erläutert, vor allem sehr viele Hintergründe zu gewissen Beweggründen. Gibt es diesen Vortrag in digitaler Form im Netz? Den gibt es online, auch bei YouTube. Der Vortrag heißt, wie war das wieder? Wir machen es kürzer, du schaust gleich Hallo, einfach nach, ich? Schickst mir eine E-Mail und dann kommt das in die Shownotes und ihr könnt euch alle weiterklicken. Ja. Okay, Olaf, ich danke dir. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf dem BPT wieder. Auf jeden Fall, ich freue mich schon. Alles klar. Ruhrbings. Genau, Ruhrbings. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.